Aber es ist also ein Gelübde, die letzten vier Fragen hier. Besonderer Fall, besonderer Abschied nochmal. Jetzt zum zweiten Gebot gehört. Das Gelübde ist ein gottgegebenes Versprechen, etwas Gutes, uns Mögliches und Besseres als das Gegenteil zu tun. Und zu dem wir uns verpflichten, als wäre es uns befohlen. Ja. Die Sache muss aus sich gut sein, also. Es muss uns auch möglich sein und besser als das Gegenteil. Ja. Ganz bald mir kein Gelübde machen zu heiraten. Das Gegenteil, freiwillige Ehelosigkeit besser ist. Etwas, das besser ist als das Gegenteil, das man auch tun könnte. Mit einem Versprechen, das Gott gegeben ist.